herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Christoph Avignon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts. Endlich mal wieder nach 2 Wochen. Und es gibt ein paar Veränderungen, wieder mal. Na, ich habe mir vorgenommen, jetzt einmal wöchentlich zu erscheinen, auf jeden Fall für die nächsten 3-4 Wochen. Und ich habe es geschafft, alle E-Mails zu beantworten, die ihr mir geschickt habt. Also es waren jetzt nicht so viele, dass man jetzt in Hunderter- und Tausender-Bereiche sprechen könnte. Ich denke immer noch zum Glück nicht. Trotzdem, diese 23 E-Mails habe ich schon beantwortet und ich bedanke mich für die meisten. Ich will euch heute wieder mal eine Gruppe vorstellen, keine französische, dieses Mal eine bosnische Gruppe. Denn, wie ihr es vielleicht wisst, ich komme ja aus Bosnien. Also wieso auch nicht ein paar bosnische Gruppen vorstellen, insbesondere da all meine Freunde hier eigentlich in der Copyright Agency arbeiten und mir versichert haben, dass ich das hier darf. Naja, ich denke, also darf ich's. Naja, die Gruppe, die ihr gleich hören werdet, heißt Dubiosa Kollektiv. Eigentlich hier in Bosnien sagen wir nur Dubiosa. Das Genre ist Reggae, Dub und Rock. Und das Interessante ist, wenn ihr das mal googelt und ihr kommt auf die Wikipedia-Seite, dann ist der englische Artikel zu der Gruppe doppelt so lang wie der bosnische. Ich weiß nicht, wieso. Naja, vielleicht werde ich das mal ändern oder so, denn ich bin ja auch ein Wikipedia-Schreiber mit ganzen 7 Artikeln. Denn für mehr hatte ich keine Lust und auch keine Zeit. Und ich finde es überhaupt blöd, wenn Leute Wikipedia-Artikel schreiben, nur damit sie mehr Artikel haben und dann so kleine Artikel über 4 Zeilen da reinpacken und sowas. Liebe Leute, was soll der Scheiß? Macht was richtig oder macht's gar nicht. Das war auf jeden Fall bislang mein Motto. Und ich denke, dass die meisten Deutschen mit mir einverstanden sind, denn es gibt ja viele Vorurteile, wie Deutsche sind, wie Engländer sind, wie Japaner sind, wie Franzosen sind und was weiß ich was noch. Auf jeden Fall, ich komme wieder auf die Deutschen zurück, hier in Bosnien und auch in Frankreich, wo ich gelebt habe, sagen wir, die Deutschen sind Arbeiter, sind so Sturköpfe. Wenn die sich was vorgenommen haben, dass sie das machen, dann machen die es auch. Und ich meine, mit machen nicht einfach nur erledigen, sondern wirklich richtig. Ob es jetzt für die junge Generation eintritt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die älteren Deutschen unter euch, weil ich denke, die Jungen sind genauso. Also nicht hundertprozentig, aber sagen wir mal so 70% aller Deutschen sind so, dass wenn sie zur Arbeit gehen, dann machen die auch diese Arbeit wirklich. 70% aller Bosnier gehen zur Arbeit und bevor sie da ankommen, überlegen die schon, wie sie die Pause verlängern können, wie sie eine zweite Pause einnehmen, was sie auch meistens machen, wie sie eine Stunde früher rauskommen aus der Arbeit. Und die Arbeit an sich ist auch nicht wichtig. Dann wird aber auch immer gejammert, oh scheiße, ich komme nicht weiter voran. Entschuldigung für das Wort. Ja. Und dann wird gequengelt, so nach dem Motto, oh, ich kriege eine bessere Arbeit und was weiß ich. Ich meine, liebe Leute, euch brauche ich es ja nicht zu sagen, denn ich glaube, 100% meiner Zuhörer sind Deutsche. Nein, Entschuldigung, 2 sind es nicht, können aber trotzdem Deutsch. Ja. Entschuldigung, also ich entschuldige mich. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Naja, also Ich habe immer noch dieses Wörtchen also nicht aus meinem Wortschatz verbannt. Daher, das ist eine schöne, naja, ich habe nicht also, ich habe daher gesagt. Ich bin stolz auf mich. Daher, toll, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, denn ich war so glücklich darüber, dass ich nicht das also gebraucht habe. Wie auch immer, dieses Wörtchen also benutze ich immer wieder, 50 Mal im Stück in einer 4-minütigen Episode oder so. Ich will jetzt nicht großartig daher schwafeln. Ich genau, Dubioser Kollektiv. Ich hoffe, ihr mögt die Gruppe. Der Text ist auf Bosnisch, also ihr könnt es nicht verstehen. Die Musik finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Texte sind eigentlich immer politischer. Also sind politisch. Genau, das war's. Also die Texte sind politisch. Sie richten sich immer, ich will jetzt nicht sagen gegen oder für. Also die sind nicht wirklich für oder gegen. Die sind für den Fortschritt. Die sind gegen die Korruption. Und darüber singen die auch sehr viel. Denn in Bosnien haben wir kein Fortschritt, nicht wirklich, also leider muss ich sagen. Und wir haben Korruption und wir haben Kopien von Sachen, die eigentlich gar nicht kopiert sind. Also man braucht diese Sachen nicht kopieren. Ich sage einfach, ich will es jetzt mal so formulieren. Das letzte große Ding, das wir in Bosnien, und zwar 7 Kilometer von Sarajevo, kopiert haben, das war eine Tankstelle. Ich meine, wie viele andere Länder können von sich behaupten, dass sie Kopien einer Tankstelle haben? Ich meine, vielleicht kommen wir auch auf die Idee, die Deutsche Bahn zu kopieren. Wobei mit unseren 4 Strecken, die wir fahren, und wir sind sowieso immer zu spät, sind wir schon fast die Deutsche Bahn. Naja. Ich will jetzt nicht weiterreden, denn wir hören uns nächste Woche. Ich grüße ganz herzlich meine Stammhörer, beziehungsweise die Leute, die mir mehr als eine E-Mail geschrieben haben. Und zwar, ich grüße den Uli. Denn Uli ist mein fleißigster Schreiber. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer du bist. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Haus 8 sein soll. Ich habe es auch aufgegeben. Ich habe Kumpels gefragt, Leute angerufen, im Internet gescherscht, gesucht, genau, deutsches Wort, gut. Wir machen auch immer mehr englische Wörter in das Deutsche hinein, finde ich. Also ich auf jeden Fall, vielleicht liegt es, weil ich ein Ausländer bin und mein Deutsch sowieso fragenswürdig ist, genau. Mir fehlen immer wieder die Wörter, aber ich will mich dafür jetzt nicht entschuldigen, denn es ist gerade mal 6 Uhr und 13 Minuten. Wie viele von euch können von sich behaupten, um diese Uhrzeit schon wach zu sein? Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit Dubioser Kollektiv. Entschuldigung, meine Stimme ist heiser und ich glaube, das wird jetzt auch so bleiben, denn ich mache gerade eine Reihe Testeis essen, kann man das so sagen? Also ich esse täglich 2 Sorten Eis und beschreibe dann jeweils, welche Sorte wie ist. Und ich meine, wenn ich sage, dass man darüber einen Bericht schreiben soll, dann isst man nie nur ein kleines Eis. Ich habe vorgestern 7 Eis einer Sorte gegessen und 2 Stunden später 5 Eis einer anderen Sorte, um es dann zu vergleichen. Und ich finde das überhaupt schwachsinnig, aber ich werde ja dafür bezahlt. Naja. Wenn man Freelancer ist, dann macht man auch solche blöden Jobs, kriegt Eis kostenlos und beschreibt es dann. Und das Blöde ist, ich habe nicht mal einen Blog, wo ich das rein tue, sondern das erscheint in so einer kostenlosen Zeitung, die eh kein Mensch liest. Ich will mich aber nicht beschweren, denn ich werde ja dafür bezahlt. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit Dubioser Kollektiv und wir hören uns nächste Woche. Liebe Grüße an Uli, liebe Grüße an Amra. Liebe Grüße an den Slowenen, wer oder was auch immer der Slowene sein soll. Ich schätze mal ein slowenischer Staatsbürger. Und liebe Grüße, ganz, ganz liebe Grüße an die, an meinen einzigen VIP-Zuhörer und das ist Ante Schüsselchen. Naja, viel Spaß mit Dubioser Kollektiv. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund. Billy down. Skinny bomber, tapping as a collective. Skinny bomber, Billy down. Skinny bomber, tapping as a collective. Skinny bomber, Billy down. Skinny bomber, tapping as a collective. Skinny bomber, Billy down. Skinny bomber, tapping. Future past, we live in today. You dream of changes, but it all stays the same. You try to see as long as you believe. So much energy is out to receive. Grab it once and you'll find a key. Take off your chains, cause we're all born free. Digging on, digging on, digging on, digging on, stop on. Living on, living on, living on the bottom. Digging on, digging on, digging on, stop on. Living on, living on, living on the bottom. What to do, what to choose, it all depends on you. And how to do it so we can see the closer view. Keep the fear, turn your head away from the truth. Life's just the phase we are all going through. It's worse, no reverse. Every way you're getting strong. Take a look around the place that we belong. Grab the chance you've been waiting for so long. Take off the mask, it can only make you wrong. Take it on, take it on, take it on, stop on. Living on, living on, living on the bottom. Take it on, take it on, take it on, stop on. Living on, living on, living on the bottom. Get your right, don't start the fight. You won't come. I wanna fall loving in my way, yo. I wanna fall loving in my way, yo. I wanna fall loving, I wanna fall loving, I wanna fall loving in my way, yo. I wanna fall loving in my way, yo. I wanna fall loving in my way.